بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، رومانس تيم السحر أودا دي Magie oder die Zauberei. Das erste, was wir von diesem Thema verinnerlichen müssen, ist, Nutzen und Schaden ist nur von Allah und er ist der Kern des Verborgenen. So. Nutzen und Schaden ist nur von Allah und er ist der Kern des Verborgenen. Die Zauberei kann dich nicht schaden, außer wenn Allah es geschrieben hat. Und Allah ist der Einzige, der das Verborgene kennt. Wenn ein Zauberer sagt, er kennt das Verborgene und er sagt, ja, ich habe in die Zukunft geschaut, hin und her und so weiter, dann wisse, sei hundertprozentig sicher, dass dieser Zauberer ein Käfer ist und ein Lügner ist. Allah sagt in Sura 6, Vers 59. Er verfügt über die Schlüssel des Verborgenen, Allah. Yani. Niemand kennt sie außer ihm. Und er weiß, was auf dem Festland und im Meer ist. Kein Blatt fällt, ohne dass er es weiß. Und es gibt kein Korn in der Finsternis in der Erde und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Sura 23, Vers 84 bis 89, wo Allah sagt, sag, wem gehört die Erde und wer auf ihr ist, wenn ihr es wisst. Sie werden sagen, alles gehört Allah. Bedenkt ihr denn nicht? Sag, wer ist der Herr der sieben Himmel und der Herr des gewaltigen Throns? Sie werden sagen, alles gehört Allah. Sag, wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Sag, in wessen Hand ist die Herrschaftsgewalt über alles, der Schutz gewährt und gegen den kein Schutz gewährt werden kann, wenn ihr wisst. Sie werden sagen, alles gehört Allah. Wieso seid ihr denn dem Zauber verfallen sozusagen? Wieso seid ihr dann oder denn einem Zauber verfallen? So, jetzt reden wir über die Arten von Sihr. Erstens, Kufr Ekbar. So. Die erste Art von Sahir, die Kufr und Ekbaris, ist die Kommunikation oder die Verträge oder Arbeiten mit den Djinn. Kufr Asghar, wobei bei diesem Kufr Asghar gibt es auch Meinungsverschiedenheit. Manche sagen, das ist auch Ekbar. Der kleine Kufr, Tricks. Also. Aber es gibt hier Khilaf. Manche sagen, dies ist auch Kufr Ekbar. Diese, wie sagt man, diese Kartentricks und so weiter. Jemand macht so, Wie soll ich sagen? Er zeigt die Karten, dann sagt er, hier ist die eine Karte, such die Karte, und diese Tricks hat er, ne? Und na, also Kufr Asra, es sei denn, er behauptet, ich bin ein Magier, ich kann Magie, ich kann Nutzen und Schaden und so weiter, dann ist er dann ist es Kufr Akbar. Okay. Aber wie gesagt, hier gibt es Meinungsverschiedenheit, ob Kufr Akbar oder Asra. Nein. So 51, Vers 52. So kam auch zu denjenigen, die vor ihnen waren, kein Gesandter, ohne dass sie gesagt hätten, ein Zauberer oder ein Besessener. Das Thema des Zauberers ist ja nicht schon sehr, sehr alt. Schon die Gesandten und so weiter hatten schon. Wurden schon der Zauberei bezichtigt. Und was sehen wir hier? Ein Zauberer oder ein Besessener, sagt Allah. Das heißt, ein Zauberer kann nicht besessen sein, in dem Sinne von, wie sagt man, verrückt, Mejnun. Warum? Weil Zauberei erfordert viel, wie sagt man, Anstrengung. Okay? Also, die gehören hier nicht zu diesem Kufr Asra. Deswegen entferne ich das, damit man nicht verwirrt wird. In Sura 2, Vers 102. Und sie folgten dem, was die Teufel unter der Herrschaft Suleimans, dem Menschen, verlasen. Nicht Suleiman war ungläubig, sondern die Teufel waren es. Indem sie die Menschen in der Zauberei unterwiesen und in dem, was auf die beiden engelhaften Männer in Babel, Harut und Marut, herabgesandt worden war. Und sie beide unterwiesen niemanden in der Zauberei, ohne zu sagen, wir sind nur eine Versuchung, so werde darum nicht ungläubig. Und so lernten sie von ihnen beiden das Zaubermittel, womit man Zwietracht, also sozusagen Streit, zwischen den Ehepartnern, Ehegatten stiftet. Doch können sie damit niemanden schaden, außer mit Allahs Erlaubnis. Und sie erlernten, was ihnen schadet und nicht nützt. Und sie wussten doch, dass wer es erkauft, am Jenseits wahrlich keinen Anteil hätte. Fürwahr, wie schlimm ist das, wofür sie ihre Seelen verkauft haben, wenn sie es nur wüssten. So. Also der Lehrer, der. Ich schreibe das mal hin. Der Zaubererlehrer, der Lehrer, Ausführer, ich schreibe mal Bezahler, ich erkläre es gleich inshallah. So. Also, der Lehrer der Magie, der Magier selber, der die Magie ausführt, und derjenige, der den Magier bezahlt, damit er die Magie ausführt, sind alle Kuffar. Ja, wir kommen noch zur Aussage der Gelehrten. So, zu dieser Aja noch. Allah sagt: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Und Suleiman war kein Käfer. Warum erwähnt Allah, dass Suleiman kein Käfer war? Weil die Juden zu dieser Zeit dort behaupteten, dass Suleiman ein Zauberer war und mit den Dschinn-Zauberei zu tun pflegte. Und sie sagten, sie folgen den Fußstapfen Suleimans, indem sie die Zauberei ausführten. Das ist natürlich eine Lüge. Suleiman a.s. war ein rechtschaffener Prophet und niemals ein Zauberer. So. Die Bücher der Zauberei waren zur Zeit Suleimans vergraben und Suleiman hatte Autorität über die Dschinn, so dass sie nichts Falsches tun konnten. Als aber Suleiman starb, sagte der Shaitan den Juden, wo die Bücher der Zauberei sind, und als sie sie ausgraben, behaupteten und als sie sie ausgraben, behaupteten sie, Suleiman habe sie da für sie versteckt, damit sie Magie ausführen können. So begannen sie mit der Zauberei und beschuldigten Suleiman dafür. Allah aber hat ihn freigesprochen. Deswegen, wenn jemand sagt, Suleiman a.s. Hat Magie betrieben, ist eine gefährliche Aussage. Ja. So. Was ist Zauberei oder Magie? Also es kann erstens sein, also so wie in der Aya erwähnt ist, Sura 3, Vers 102, ein Zauber, um Eheleute zu trennen. Aber natürlich nicht jedes Ehepaar, das sich scheidet, ist von Sehr betroffen, das nicht. Oder was kann es noch sein? Dass sich eine bestimmte Person verliebt. Dass sich eine bestimmte Person in ihn verliebt. Natürlich, wenn man sich in eine Person verliebt, heißt es auch nicht immer, dass man von Sehr betroffen ist, aber na. Das Ziel der Shayatin, der Djinn, denn ein muslimischer Djinn ist kein Sahir, sonst wäre ein Käfer. Das Ziel der Shayatin, also der Teufel, der Djinn, ist immer eins in der Magie. Was? Dich zum Käfer zu machen. Das ist ihr Ziel. Sie wollen dir nicht helfen, sie wollen dich nur zum Käfer machen. So. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagt in Dar, ich schreibe das hin, inshallah. دار التعرض عقلي والنقل هذا بس شوي شوي شوي شاب تصبح von Ibn Taymiyyah rahimahullah die Aussage in Darut Ta'arud Akli wal Naqid. Viele Leute, die in, die Magie an, die in der Magie engagiert sind, welches verborgene Falschheit enthält, dies erfordert viel Fleiß und Gedanken und verschiedene Formen von rituellen Taten. Aber diese Taten machen die nicht für Allah, sondern für den Shaitan oder für einen Djinn und so weiter. Natürlich für einen Shaitan von den Djinn. Oder Djinn, ja. In welchen sie tätig sind und Anstrengungen machen, um Unheil auf Erden zu verrichten oder davon Nutzen zu ziehen, selbst wenn dies bedeutet, die Shayatin anzubeten. Und hier gibt es kein Udhr bi Jahl, keine Entschuldigung bei Unwissenheit. Ja, wenn er sagt, ich wusste nicht, dass ich Shaitan anbeten darf, nicht anbeten darf. Und, na. So, jetzt kommen wir zu dem Wort Sehr. Das sind natürlich nicht alle Formen von Sehr. Wir kommen noch später zu ein paar Details. Jetzt kommen wir zum Wort das Wort Sehr. So. Das Wort Sehr im Arabischen bedeutet alles, was auf versteckte Art getan wird. Okay, ich schreibe mal die Bedeutung hin. Alles, was auf getan wird. So. Was bedeutet Sihr? Alles, was auf versteckte Art getan wird. Generell, was in verborgenen, dunklen Zeiten getan wird und so weiter. Zum Beispiel, Der letzte Drittel der Nacht wird wie genannt? Suhoor. Weil es diese verborgene Zeit ist, wo die meisten Menschen schlafen. Ich schreibe das mal hin. Ein paar Beispiele an. Letzte ein Drittel von der Nacht. Und die Sura 51, Vers 18. Allah sagt, und im letzten Teil der Nacht pflegten sie um Vergebung zu bitten. Und im letzten Teil der Nacht pflegten sie um Vergebung zu bitten. Was sagt, was ist im Arabischen? Wabil Ashar. Wabil Ashar. Ich schreibe das mal hin. So. Fällt jemand was auf? Wobil Ashar. Und sie pflegt im letzten Teil der Nacht, um Vergebung zu bitten. Da sieht man die letzten drei Buchstaben. Sahar. Wobil Ashar. So. Oder Sahar bedeutet, die Realität einer Sache in eine andere zu ändern. Die Realität einer Sache in eine andere zu ändern. Yani, die Realität zu ändern, ohne. Achso, Yani bedeutet also, die Realität zu ändern, ohne dass die Leute es merken. Zum Beispiel Fingertips, Tricks. Diese schnellen Bewegungen, also die Leute merken das ja nicht. Diese schnellen Bewegungen, deswegen wird sowas Sihr genannt. Sprachlich ist es Sihr, aber nicht den, von dem wir reden. Okay? Na. Also ich rede gar nicht von den Fingertricks. So. Der Sihr könnte auch im Reden sein. Der Gesandte Allah sagte, Sihrun Bayan. So manche Rede könnte Sihr beinhalten. Yani, was er meinte? Er überzeugt dich, beziehungsweise gemeint ist hier, er überzeugt dich, dass die Realität nicht real ist. Er überzeugt dich, dass die Realität nicht real ist. Zum Beispiel, sie sagen, die Muslime sind Terroristen und die Muslime angreifen, sind Helden. Sie zeigen dir eine ganz andere Realität an, wie sie eigentlich ist. Und das warfen sie auch dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam vor. Warum haben sie es dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam vorgeworfen? Weil was ist eine Eigenschaft von einem Sahir, von einem Zauberer? Dass er Mann und Frau trennt. Und sie sagen, schaut. Er hat die Mann und Frau getrennt, weil die Frau Muslimin geworden ist, musste sie sich ja scheiden lassen. Weil sie mit einem Kerl nicht verheiratet sein darf. Und da haben die gesagt, seht ihr, das ist ein Magier, er hat die Mann von Frau getrennt. So. Imam Shafi'i, rahimahullah, ich schreibe seine Aussage auf. Nee, nicht seine Aussage, aber die Quelle. Kitab L um Band 1, Seite 391. Imam Shafi'i sagt im Kitab El-Um bedeutet die Mutter, Band 1, Seite 391. Sihr ist ein umfassender Begriff und es beinhaltet viele verschiedene Bedeutungen. Wie wir gesehen haben, letzte Drittel der Nacht, und so weiter und so weiter. Muhammad el-Amin el-Shinqiti, rahimullah, sagt in Edwa el-Bayan. Er sagt, Sihr hat keine speziellen Anfang oder Ende und keine spezielle, umfassende Bedeutung, weil es viele Arten von Sihr gibt, welche Eigenschaften beinhalten und andere sich unterscheiden. Deswegen legten die Ulama keine spezifische Bedeutung fest für das Wort Sihr. Nächste in Ahkam Al-Quran. Imam Al-Jassas sagt in Ahkam Al-Quran, Sihr ist jede verborgene Tat, dessen Ursache verborgen ist. Und du stellst es dir anders vor, wie es wirklich ist. Und es täuscht und betrügt. Ibn al-Arabi sagt den Ahkam al-Quran. Also das ist gleich geschrieben wie hier. Aber diesmal Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi, rahimullah. In Ahkam al-Quran sagt, Sihr ist ein Wort in einem bestimmten Satz, in welchem sie jemand anderes als Allah erhöhen und das Schicksal jemand anderes als Allah zuschreiben. Also Magier rezitieren den Dschinn Wörter, die Kufr beinhalten. Also was er meint, ein Satz, in welchem sie jemand anderes als Allah erhöhen. Warum? Weil die Magier rezitieren den Dschinn Wörter, die Kufr beinhalten. Also sie erhöhen jemand anderes wie Allah. Und sie leugnen den Qadr von Allah und sagen, mein Zauber ändert dein Schicksal. So. Nächste Aussage von Ibn Qudama in Al-Mughni. Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullah sagt in Al-Mughni, der Sihr ist eine Form von Vertrag oder Rukya. Es gibt Rukya Shar'i, also die Rukya, die nach Scharia verrichtet wird, wo einem Koran gelesen wird und so weiter und so weiter. Und es gibt eine Kufr-Art von Rukya. Was bedeutet Rukya überhaupt? Rukya bedeutet, er liest etwas und pustet es auf etwas. Das ist Rukya. Auf etwas lesen und auf etwas pusten sozusagen. Und ich lese nochmal vor. Der Sihr ist eine Form von Vertrag oder Rukya oder ein Wort, das er sagt oder schreibt, welches dem Körper, Herz von jemandem schaden könnte, der verzaubert ist. So. Also generell, wie die Zauberer den Leuten schaden ist, indem sie einen Vertrag mit den Dschinn eingehen oder mit einer Gruppe von ihnen. Wie er das arrangiert, indem er, also der Zauberer, Dinge tut oder rezitiert, bekommt er im Gegenzug dazu etwas. Die Shayatin von den Dschinn werden ihn, den Zauberer, niemals freilassen. Also sie, die Shayatin, wollen ihm nicht helfen, ihr Ziel ist, ihn zum Käfer zu machen. Indem sie zum Beispiel ihn überzeugen, Kufr zu machen und ihm dafür dann helfen. Und die Person, die verzaubert wurde, versucht er dann auch zum Käfer zu machen. Oder zum Kufr zu führen. So. Die Shayatin, von den Dschinn, warum fällt es denen so leicht, so Nachforschung zu machen sozusagen? Weil sie uns sehen können und wir können sie nicht sehen. Sie können uns ausspionieren, in unseren Körper reingehen und sie können Reisedistanzen sehr schnell zurücklegen. So. Jetzt erwähnen wir noch ein paar Arten von Sihr. Fakhruddin al-Razi sagt in seinem Tafsir, al-Razi, rahimahullah, die Magie sind acht Arten. Und andere Gelehrten sagten sogar mehr. Also von den Gelehrten, die sagten, es sind mehr, folgen jetzt einige. Eine Art davon ist, von der Art der Magie, ich hab das mal hier, Arten der Magie. Erstens Illusion. Illusion. Ja, dass du etwas siehst, was gar nicht da ist. Du siehst etwas, aber es ist eigentlich in der Realität gar nicht da. Entweder durch Trick mit der Hand, das hatten wir auch erwähnt, eine Art von Sihr, sprachlich und so weiter und so weiter. Oder der Djinn. Und dies ist der Zauber. Oder der Djinn zeigt dir sozusagen etwas. Also ja, wie soll ich sagen? Na. Also, dass du etwas siehst, was gar nicht da ist, wie gesagt. Und dies ist der Zauber in der Zeit von Musa a.s., wo die Magier die Seile so machten, als ob sie sich bewegten. Wie eine Schlange. Obwohl es keine war. Na. Das Herz. So. Zum Beispiel, indem sie Eheleute untereinander streiten lassen. Also ist natürlich nicht immer Sache, wenn man streitet mit der Ehepartner. Und der Shaitan liebt es allgemein, die Ehen zu zerstören. Na, auf jeden Fall, zum Beispiel, dass die Eheleute anfangen zu streiten. Oder dass man plötzlich das Bedürfnis hat, einen anderen zu heiraten, obwohl man das eigentlich nie wollte und so weiter. So. Körper. Bestimmte Krankheit zum Körper. Unter den Sahabiyat. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das in der Jahiliyyah-Zeit war oder im Islam, weiß ich nicht genau, Allah alam. Gab es jemanden, dessen Auge sich immer bewegte? Außer wenn jemand Kufr sagte, um den Leuten sozusagen zu zeigen, der Kufr sei richtig, in Anführungszeichen. Danach hat das Auge sich nicht bewegt. Wenn das Auge, also eine Person, hatte ein Auge und es hat immer sich bewegt. Und auch wenn dieses Auge jemand gesehen hat, das Kufr gemacht hat, ist es stehen geblieben. So. Jetzt erwähnen wir noch ein paar Aussagen, inshallah. Also eine Aussage. Ich schreibe mal sein Buch auf. Kitab al-Furu'. Kitab al-Furu'. Also er sagt, Imam al-Qurafi al-Sanhaji al-Maliki. Also, Imam al-Qurafi al-Sanhaji al-Maliki. Al-Maliki. Sagt in Kitab al-Furu'. Unter den malikitischen Gelehrten und auch andere. Derjenige, der Magie betreibt, ist ein Käfer, denn derjenige, der Magie betreibt, kommuniziert mit den Shayatin und involviert, also beteiligt sich in Taten des Kufrs und im Ausführen davon, um Hilfe von den Shayatin zu bekommen, von den Djinn und Menschen. Und die Djinn werden dir niemals helfen, es sei denn, du tust nichts für sie. Deswegen sagt noch einige Ulema, darunter Imam al-Shafi'i rahimahullah, alles was Sihr genannt wird, ist Kufr. Aber wir wissen, dass natürlich dem Umständen entsprechend, was man mit, welche Art mit Sihr gemeint ist. Okay? So. Zu der Frage, wem kann dies schaden? Wem kann... Also der Sihr sozusagen. Wem kann dies schaden? Niemanden. Also wen kann der Sahur überhaupt schaden oder treffen? Es kann niemanden, keinen einzigen kann es betreffen, außer mit Allahs Erlaubnis. Und was ist ein Ding, das davor schützt, ist der Iman. Umso stärker der Iman einer Person ist, umso mehr ist der Schutz und umso schwächer ist der Schutz. So. Jetzt, Zauberer oder Magier existieren nicht in der Khilafa, also offiziell natürlich. Zauberer oder Magier existieren nicht in einem islamischen Land. Warum nicht? Weil sie die Hadstrafe bekommen. Beziehungsweise, ich meine, also die Zauberer existieren nicht im islamischen Land. Warum? Weil es für sie die Todesstrafe gibt. Für die Zauberer ist die Todesstrafe. So. Und noch ein Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, dass der Gesandte was er sagte: Hütet euch vor den sieben großen Sünden, Schirk in Allah und die Magie und noch andere Dinge. Und das ist Sahih al-Bukhari. So. Das ist der Hukum von demjenigen, der Magie praktiziert und es weiter lehrt. Imam Malik, also diese Ansicht schreibe ich auf, ist kurz inshallah. Imam Malik, Abu Hanifa, Imam Ahmed, okay, ich schreibe sie doch nicht auf. Ich zitiere sie so oder lese sie so. Sie sagten, derjenige, der Zauberei lehrt und praktiziert, ist ein Kafir. So, einige der Hanafier sagten, jemand, der die Zauberei studiert, um sich davor zu schützen oder zu vermeiden, davon betroffen zu werden, ist kein Kafir. Ja, natürlich tut er die Zauberei nicht anwenden. Er lernt sie nur. Also er studiert das. Aber er tut das nicht weiterlehren und er tut das auch nicht praktizieren. Sondern er studiert dieses Wissen, ja. Aber wenn er es lehrt, im Glauben, es ist erlaubt, es zu praktizieren oder dass es nutzen oder schaden wird, wenn er es verlässt, dann ist er ein Käfer. Und er sagte, und wenn jemand glaubt, er kann tun, wonach immer der Djinn ihn bittet, um Hilfe von den Shayatin zu erhalten, dann ist er ein Käfer, ohne Zweifel, raus aus dem Islam. So. Imam Malik sagte auch, Imam Malik sagte, Magie zu studieren ist haram. Und das Lehren davon ist Kufr. Selbst wenn du es nicht praktizierst. So. Was sagt Ibn Qudama? Al-Maqdisi. Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah, sagt in al-Mughni, studieren und lehren von Zauberei ist haram, Aber es zu lehren, um Magie zu praktizieren, ist Kufr. So, manche unterschieden sich, ob das Studieren und Lehren Kufr ist. Manche unterschieden sich, ob das Studieren und Lehren Kufr ist. Am Anfang habe ich erwähnt, dass der Lehrer Käfer ist. Aber man sieht hier an den Aussagen der Gelehrten, welche Art und so weiter und so weiter. Und na, ich wiederhole das nochmal. Manche unterscheiden sich, ob das Studieren und Lehren Kufr ist, aber niemand unterschied sich, dass das Praktizieren oder Hilfebitten der Magier Kufr ist, welches aus dem Islam entfernt. Na. Jetzt, was tut der Magier? Das ist die nächste Frage. Was tut der Magier? So, die nächste Frage ist, was tut der Magier? Es beinhaltet das Kommunizieren mit den Dschinn und kein muslimischer Dschinn wird dies tun, weil sie wissen, dass es verboten ist für sie und uns und dass es Kufr ist. Nur ein Käfer oder Tawut-Dschinn wird antworten. Das Kommunizieren ist total haram und das Hilfebitten ist Schirk, weil die einzige Art und Weise, dass sie einem helfen, ist, dass man Kufr für sie tut. Also, das ist ein sehr wichtiger Teil. Die einzige Art und Weise, dass sie einem helfen, ist, dass man Kufr tut für sie. Zum Beispiel Sujud für jemand anderen wie Allah oder gegensätzliche Richtung von Qibla oder Kufr-Wörter rezitieren oder Tierschlachten für den Dschinn oder den Koran zu entehren, das heißt auf ihn zu urinieren oder Istinja damit zu machen. Also ich sage damit, ich spreche das nicht aus, damit der Vertrag zustande kommt. So. Aber damit sie dir schaden können, beziehungsweise dich identifizieren können, brauchen sie etwas von dir. Damit sie dir schaden können, brauchen sie etwas von dir, zum Beispiel, also damit sie sich identifizieren können, der Dschinn. Als Beispiel, Haare, Schweiß oder Kleidung zum Beispiel. Als Beispiel, ja. Damit der Djinn, ja. Und was sie noch brauchen? Den Namen deiner Mutter. Sie brauchen einen von diesen Dingen oder vielleicht auch andere Dinge. Und das andere, also ich schreibe mal A und B. Name von der Mutter. So, diese zwei Dinge, Haare, Schweiß oder Kleidung und B, Namen von der Mutter. Deswegen nennen wir unsere Frauen nur nach ihrer Kunja. Kunja ist so zum Beispiel Abdullah, Mutter von Abdullah, Musa, Mutter von Musa, und so weiter. Ja. Also, wir lernen zwei Dinge daraus. A, wir geben den Namen unserer Frauen nicht bekannt, sondern nennen sie nach ihrer Kunja. B, wir lassen unsere Dinge nicht. Wir lassen nicht Dinge, die von unseren Körpern abfallen, nicht einfach so liegen, ohne es zu zerstören, verbrennen oder zu vergraben. So. Als der Gesandte Allah verzaubert wurde, nutzten sie ein Haar. Ein Haar. Ich schreibe das extra auf hier. Die Quelle in Bukhari Muslim. Als sie gesagt Allahs, ein Jude, ihn verzauberte, benutzte ein Haar von Rasulullah und der Hadith des Bukhari und Muslim. So. Was machen sie noch? Sie rezitieren Sie rezitieren Kufferwörter und pusten dies in die Haare. Nicht in die Haare, sondern in Haare. Sie rezitieren Kufferwörter und pusten dies in Haare, Seile und danach verknoten sie diese. Okay? Bei Rukia Shari'iyya gibt es so etwas nicht. Bei Rukia Shari'iyya gibt es so etwas nicht. Okay? Und, oder was sie nochmal, sie verzerren den Koran. Sie nehmen Ayat vom Koran und danach tun sie noch Sachen hinzufügen und noch eine Kufre-Bedeutung reinmischen oder in eine Kufre-Bedeutung umwandeln. Zudem, Allah sagt in Surah 113, Vers 4, وَمِنْ شَرِ النَّفَّثَّاتِ فِي الْعُقَدِ. Und ich nehme Zuflucht sozusagen vor dem Übel der Knotenanbläserinnen. Sie sprechen in ihren Sihr, in den, wie sagt man, Knoten, in diesen Seil oder so, und da machen sie Knoten. Und dann verknoten sie dies. Okay? Das sollte inshallah ein kurzer Einblick in diese Thematik sein. Und Allah weiß es am besten. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.